Anarchismus in China, Teil 1. 你们好。 Raubkriege bleiben Raubkriege, woran der deutsche Patriotismus so wenig etwas ändern wird, wie es die Engländer oder die Franzosen oder die Russen zuvor jemals geändert hätten. Sie züchten vor allem den einheimischen Despotismus. Und jeder Arbeiter, der an dem Jocheschmieden helfe, das den Chinesen auf den Nacken gelegt werden soll, schmiedet seine eigenen Ketten nur noch fester. Der damalige Sozialdemokrat Franz Behring, 1900, in der Zeitung Die Neue Zeit. Empört sich dort über die Teilnahme des Deutschen Reiches an der Niederschlagung des sogenannten Aufstandes der Boxer, eine soziale Bewegung in China, die sich schon zwei Jahre zuvor aufgrund enormer sozialer Spannungen gebildet hatte und sich nun gegen die Ausbeutung des Landes durch die westlichen Staaten stellte. Die deutschen Truppen unter Wilhelm II., der zuvor in einer Hunnenrede die Soldaten in Bremerhaven verabschiedet hatte, traten neben den anderen europäischen Mächten, den USA und Japan, besonders brutal und hemmungslos auf. Pardon wird nicht gegeben, Gefangene werden keine gemacht. Wie vor 1000 Jahren die Hunnen sich einen Namen gemacht haben, soll nun der Name Deutscher in China auf 1000 Jahre durch euch in einer Weise bestätigt werden, dass es niemals wieder ein Chinese wage, einen deutschen Scheel anzusehen. Das chinesische Kaiserinnenreich hatte sich hinter den Aufstand gestellt, wohl auch um die Kritik der Aufständischen von sich abzulenken. Nun geriet die Dynastie enorm unter Druck. Zum einen diktierten die alliierten Mächte im sogenannten Boxerprotokoll nach der Niederschlagung des Aufstandes demütigende Forderungen und parallel dazu entstanden in einzelnen Provinzen neue Oppositionsbewegungen. Eine davon wollte das Kaiserreich nun endgültig abschaffen und eine Republik einführen. So sah sich die chinesische Regierung gezwungen, 1901 unter dem Namen Neue Politik die schon Jahre zuvor geforderten Reformen einzuleiten. Das konfuzianische Erziehungssystem wurde abgeschafft, ein mehrstufiges Schulsystem mit neuen Schulen und Universitäten eingerichtet. Tausende von Studenten wurden als Lernende im Ausland nach Europa und Japan geschickt. Dies geschah selbstredend, nicht uneigennützig. Denn schon während des Boxeraufstandes hatten sich sozialistische und anarchistische Ideen in manchen Aktionen wiedergespiegelt, ohne sie explizit so zu benennen. Mit dem Konzept der Lernenden im Ausland hoffte die Regierung nun, einige dieser Radikalen loszuwerden. Einige kamen nach Paris und lernten dort auf direkte und dynamische Weise die Grundsätze des Anarchismus kennen. Tu veux bâtir des cités idéales, détruis d'abord les monstruosités. Gouvernement, casernes, cathédrales, qui sont pour nous. Autant d'absurdités, dès aujourd'hui, vivons le communisme, ne nous groupons que par affinité. Erwähnt werden sollen besonders Li Qicheng und Zhang Qingjiang, Söhne reicher Eltern, die eigentlich im staatlichen Auftrag westliches Know-how kennenlernen sollten. Wirklich vertraut wurden sie allerdings mit dem Wirken anarcho-syndikalistischer Organisationen. und waren fasziniert. Notre bonheur naîtra de l'altruisme, que nos désirs soient des réalités. Debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté. Zhang träumte sogar davon, der wachsenden Industrialisierung im eigenen Land so etwas wie eine syndikalistische Bewegung entgegensetzen zu können. 1906 gründeten sie mit Bo Shui eine kleine Druckerei und gaben die erste anarchistische Zeitung in chinesischer Sprache heraus, das Neue Jahrhundert. Bald wurde sie weltweit bekannt und die Pariser Gruppe genannten Aktivisten ein dominierender Teil der revolutionären Bewegung Chinas. Zur gleichen Zeit gründete Sun Yat-sen in London eine Bewegung zum Umsturz der noch herrschenden Dynastie, von dem noch die Rede sein wird. Die nach China zurückkehrenden Studenten, die Bewegung Neues Jahrhundert, waren von Anfang an in totaler Opposition mit teilweise kuriosen, aber auch fatalen Konsequenzen. So waren sie nicht nur gegen Glücksspiel, Tabak, Alkohol und den herkömmlichen repressiven Schönheitsidealen, sondern traten auch gegen die aus der Not geborenen Arbeit der jugendlichen Rikscha-Fahrer an, unabhängig davon, ob diese dann verhungerten. Sie selber mit dem Geld von reichen Eltern oder eigener kleiner Unternehmen im Rücken traten für ein Ideal der Unabhängigkeit und Freiheit an, das viele, die ähnlich dachten wie sie, noch nicht leisten konnten. Die anarchistische Bewegung in China spaltete sich bald in eine gemäßigte und eine militante Fraktion. Das alltägliche Leben der sogenannten Militanten, Anarchisten und Anarchistinnen wurde oft von brutaler Repression begleitet. Diese konsequenten Kämpfer, die sich die langen Haare abschnitten, wurden ins Gefängnis geworfen. Die, die sich gegen das Einschnüren der Füße wandten, gegen das weibliche Schönheitsideal der Herrschenden, wurden dafür geprügelt, als Hure verschrien oder als Anarchistinnen oft auch mit Pistole oder Messer bedroht. In dieser Zeit führte die Bewegung Neues Jahrhundert eine umfassende Kampagne gegen die Religion, gegen Aberglauben, Traditionalismus und Familienherrscher. Die oben erwähnten Li und Shu entwickelten einen Katalog von Mitteln, die zur ersehnten Revolution führen sollten. So sollten Bücher und Reden die Menschen bilden und bewusst machen. In Zusammenkünften und Versammlungen sollten sie ihre gemeinsame Stärke spüren. Der Soldat seine Dienste, der Arbeiter seine Arbeitsleistung, alle ihre Steuern verweigern. Attentate und Rebellionen das tyrannische System weiter schwächen. Das Ziel waren die großen Aufstände. Nur sie konnten wirkliche Veränderungen bringen. Die sogenannte Pariser Gruppe hatte viel für den Einfluss des Anarchismus in China getan. Zur gleichen Zeit wurde dieser auf einem zweiten Weg über Japan eingeführt. Dort wurden diese Ideen vor allem von Kotoku bekannt. Dieser hatte die Werke zeitgenössischer, europäischer und russischer Anarchisten wie Kropotkin ins Japanische übersetzt. Er war ein radikaler Journalist, der in einem höchst umstrittenen Prozess wegen Majestätsbeleidigung zum Tode verurteilt und gehängt wurde. Inspiriert durch seine Schriften und Handlungen kam ein junger Mann zurück nach China, der zu einem der tragischen Figuren des chinesischen Anarchismus in dieser Zeit werden sollte, Liu Qipai. Liu bezog sich im Folgenden auf die chinesische Tradition des Taoismus, die er als libertär ansah, und glaubte in den Schriften des Laozi schon viele Elemente des freiheitlichen Denkens zu erkennen. Das Kennzeichen des taoistischen Schülers sei es, die Regierung zu verachten. Die auf den Werten des Konfuzius begründete Regierung sähe im Volk nur ein primitives Gewächs, ein wildes, zu zähmendes Tier. Andererseits sei die Regierung für das Volk böse und widerwärtig. Ideale Voraussetzungen also, den Anarchismus zu verwirklichen. Die persönliche Geschichte von Liu Qipai und seiner Gefährtin Wu Chen nahm tragische Züge an. Wu Chen wurde nach einem Attentatsversuch festgenommen und gefoltert. Um sie vor weiteren Foltern und dem eingeplanten Tod zu retten, ließ sich Liu auf einen nicht näher bekannten Handel mit der Justiz ein und wurde ab dann verdächtigt, für die Verhaftung seiner eigenen Gruppe verantwortlich zu sein. Kurz darauf starb er. Die Bewegung, die durch ihn und die schon genannte Vereinigung das neue Jahrhundert aufgebaut war, wurde nun immer stärker verfolgt und bekämpft. Qifu gründete daraufhin eine neue Bewegung, die nun nicht mehr von den im Ausland lebenden Chinesen getragen wurde, obwohl diese mit ihrer Erfahrung weiterhin eine Rolle spielten. Qifu gab in Hongkong eine Zeitung heraus und versuchte in Guangdong im Süden der jetzigen Volksrepublik einen Aufstand anzuzetteln, der schon im Ansatz fehlschlug. Er wurde wegen Terrorismus zu 30 Jahren Kerker verurteilt, allerdings nach 3 Jahren entlassen. Nach seiner Freilassung im Jahre 1909 war er die nächsten Jahre einer der aktivsten in der chinesischen anarchistischen Bewegung. Er begründete die Pingming-Presse, die bis in der heutigen Zeit anarchistische Literatur veröffentlicht. Nach einem Attentatsversuch auf den herrschenden Prinzen musste er nach Shanghai auf internationales Gebiet flüchten, wo sich ideale Voraussetzungen für subversive Tätigkeiten boten. Hier wurden dann viele Artikel der Bewegung Neues Jahrhundert wieder aufgelegt, Broschüren und Schriften aus aller Welt erschienen. Mehr als 70 Bücher wurden veröffentlicht, viele davon in Esperanto, das in China von Anfang an genutzt wurde. Dadurch konnten Berichte über revolutionäre Kämpfe aus Russland, Spanien, Frankreich, Italien und Mexiko übermittelt und ins Chinesische weiter übersetzt werden. In der nächsten Episode lernen wir zum ersten Mal Ba Jin kennen, sind bei dem Aufstand in Wuyang und der Gründung der Republik China dabei und treffen dort Sun Yat-sen wieder. Thank you. 再见。